1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Etwa 20 Minuten sind wir hier bei 1 Live unter uns und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der muss oder möge wählen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute heißt Jacqueline. Die ist 40 Jahre alt. Hallo Jacqueline. Hallo, guten Abend, Domian. Jacqueline, um was geht's bei dir? Es geht bei mir nochmal um das Thema Sehnsucht vom Mittwochabend. Ah ja. Und ich hatte da schon mal versucht anzurufen, aber ja, das ging irgendwie gar nicht. Ja. Ihr hattet da große technische Probleme. Ach genau, das war Mittwoch, da war Drama hier, genau. Ja, ja, genau. Da habe ich sehr mit euch gefühlt. Ja, kompletter Senderausfall. Genau. Sehnsucht. Ja, meine große Sehnsucht besteht darin, dass ich meinen Vater nicht kenne. Mhm. Und ihn eigentlich gerne kennenlernen möchte. Wie kommt es, dass du deinen Vater nicht kennst? Das kommt dadurch, weil ich, weil meine Mutter mir nie gesagt hat, wer mein Vater ist. Du bist dann bei deiner Mutter aufgewachsen? Nee, ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Ach so. Also meine Mutter hat von 1964 bis 1969 in England gelebt und hat mich dann erwartet. Und es gab dann große Probleme bei der Geburt. Es ist bei mir dann was falsch gemacht worden beim Geburtsvorgang. Und dann hatte sie Probleme. Und es war dann so, dass ich gesundheitliche Probleme dann später hatte. Und sie musste dann mit mir hier nach Deutschland zurückkehren. Und ist dann auch in Deutschland geblieben? Ja, ja. Aber du bist trotzdem bei der Oma aufgewachsen? Ja, ich bin, also meine Oma und meine Mutter haben ja leben, also meine Oma ist inzwischen verstorben, aber beide haben hier in Deutschland gelebt. Ja. Oder meine Mutter lebt hier immer noch. Und warum bist du nicht bei der Mutter aufgewachsen? Nein, weil die einfach für den Unterhalt sorgen musste. Ich war also so ach so, krank, ach so. Ich war also so krank, dass meine Oma gesagt hat, dass ich bei ihr aufwachse. Und aber meine Mutter hat für den Unterhalt gesorgt. Ich verstehe. Das bedeutet doch, dass dein Vater vermutlich ein Engländer ist, oder? Genau, genau. Und ich bin selber auch Engländerin. Ach so. Also ja, ja. Ich bin zwar hier aufgewachsen, hat und die der Oma, deutschen Sprache mächtig, aber ich bin... Hat die Oma denn auch nie irgendetwas erzählt von deinem Vater? Also immer nur in Ansätzen. Und ich habe da immer versucht, was zu forschen, aber sie hat sich wohl immer nie richtig getraut. Sie wollte das heiße Eisen auch nicht anfassen. Deine Mutter lebt aber noch? Ja, genau. Ja. Und es ist mit ihr nicht zu sprechen darüber? Nee. Also sie hat mir zu meinem 18. Geburtstag dann gemeint, sie hätte mit dem Thema abgeschlossen und mich würde es nichts angehen. Und seitdem ist die ist ja lustig. Ja. Es geht dich nichts an, warum du in der Welt bist und wer dich gemacht hat. Ja, genau. Ich hab ein Foto von ihm und ich weiß auch seinen Vornamen, aber sonst weiß ich nichts. Ach so, aber immerhin. Ja. Was ist denn da mit deiner Mutter los? Deine Mutter ist ja nun wahrscheinlich auch schon nicht mehr so ganz jung. Die ist 64. Ja, na gut, das ist ja okay, aber... Ja. Dass sie nicht ein Einsehen hat, dass du als Tochter ja ein Recht darauf hast, zu wissen, genau, was deine Wurzeln sind, woher du kommst. Genau, das ist also... Da kommt man ja auf Wunde, die... Das ist auch eine Wunde, die sich nie schließt. Da kommt man ja auf die verrücktesten Spekulationen, was da passiert sein könnte. Ja, warum hält also die damit so hinter dem Berg? Sie hat dann in England noch einen Mann geheiratet, dessen Geburtsname ich trage, der aber dann nachher bei der Scheidung dann wohl angegeben hat, dass ich nicht seine leibliche Tochter bin. Und deshalb weiß ich auch, dass dann da noch ein anderer Vater sein musste. Das ist also eine ganz verwickelte Geschichte. Hättest du es so möglich, dass deine Mutter heute immer noch Angst hat, dass du irgendwie, dass sie eifersüchtig ist? Das glaube ich wohl nicht, aber ich denke, dass sie das auch einfach verdrängt hat. Und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt auch recht viel Angst davor, sie darauf anzusprechen. Wie kommst du eigentlich in das Bild? Das habe ich von meiner Großmutter bekommen. Das war wohl ich vermute mal, dass das ihr schlechtes Gewissen war. So nach dem Motto, wenn ich mich schon nicht darüber äußern kann, dann gebe ich ihr wenigstens das Bild. Das sind was sind deine Spekulationen? Was könnte da im Hintergrund los gewesen sein? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ist mir klar, dass du es nicht weißt, aber Spekulationen? kann ich mich, also habe ich mich auch noch nie hingegeben. Mhm, also ich habe das einfach mal so hingenommen, was ich damals also mit 18 mal sehr traurig empfunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu ihr, zu meiner Mutter auch, weil ich ja bei meiner Oma auch aufgewachsen bin mehr. Weil sie hat immer für unser aller finanziellen Unterhalt gesorgt. Ja. Also dafür bin ich ja auch sehr dankbar. Du hast definitiv das erfahren, dass dieser zweite Mann nicht dein Vater ist. Da warst du 18. Ja, genau. Mhm. Ja. Ich habe durch die Dokumente, die ich eigentlich nicht sehen sollte, habe ich das dann erfahren. Also Lüge und irgendwie... Ja, genau. Also ich vermute, also es war so, dass sie zu jedem Zeitpunkt mit meiner Oma in einem Urlaub sich befunden hat. Mhm. Und sie hat dann praktisch die wichtigen Unterlagen so offen liegen gelassen, dass ich dann darüber gestolpert bin. Also ich kann deinen Zorn darüber verstehen. Ja, also ich werde darüber auch sehr zornig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss noch mal kurz unterbrechen. Ich bin seit Mittwoch, also seit ich versucht habe, dich ja zu erreichen wegen des Themas Sehnsucht, bin ich auch wirklich so auf 180 innerlich. Ne? Mhm. Also mir tut auch jeder Knochen weh, ganz ehrlich. Du meinst, es bringt auch gar nichts, nochmal und noch massiver an die Mutter ranzugehen? Ich werde es jetzt doch nochmal versuchen. Also ich würde es auch mal. Ich muss allerdings sehr viel Mut dafür aufbringen. Hast du Angst vor deiner Mutter? Ja, weil sie doch, sie ist zwar ruhiger geworden, aber sie ist eine sehr dominante Person. Ah, verstehe. Dann bist du vielleicht auch früher vielleicht zu sehr zurückgeschreckt für ihr. Ja, ja. Gehe härter an sie rein. Ich finde, du hast das Recht dazu. Ja. Du kannst sie ja danach in Ruhe lassen, aber du willst ja nur die Information, was war damals los und vielleicht hat sie sogar noch eine Adresse oder irgendwas. Ja, genau. Irgendwelche Infos, um an die ranzukommen. Und ich wollte im Nachfall nochmal sagen, du hattest ja mit der Gloria telefoniert. Hm. Kannst du dich erinnern, die ihren Vater ja verloren hat? Ja, genau. Da wollte ich auch nochmal recht herzliche Grüße sagen und ich habe das doch auch unter Weinen aufgenommen, das Gespräch, weil ich konnte das also wirklich nachvollziehen, wie intensiv sie von ihrem Vater abgeschied genommen hat. Sehr nett von dir. Also du gehst härter an deine Mutter ran und dann hoffe ich und wünsche dir viel Glück, dass du ein bisschen weiterkommst auf der Suche nach deinem Vater. Ja, danke schön. Alles Gute, Jacqueline. Okay, danke. Auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 5050 und ich bin jetzt schon gleich verbunden mit Regina. Regina ist 44 Jahre alt. Hallo Regina. Hallo Domian. Regina, guten Morgen, um was geht's? Es geht bei mir darum, ich greife auch das Thema von Mittwoch nochmal auf. Und zwar geht es bei mir um ein offenes Bein. Ja. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, dass ich das jetzt schon seit 6 oder 7 Jahren habe. Und das war ein ursprünglicher Mückenstich, der mich da gepiesackt hat. Und da hat er sich Wasser drunter gesetzt und das hat es angehoben, die Haut, damit das abfließt. Und seitdem ist das immer nur am Nässen und ist aufgegangen. Wie groß ist die offene Stelle? Ich würde sagen, so drei Handflächen eines erwachsenen Menschen. So. Drei Handflächen? Drei Handflächen. Das geht vorne vom Schienbein, einmal komplett um das ganze Bein bis hinten zur Wade. Das Bein ist tagtäglich bandagiert, eingewickelt. Das ist die Hälfte des Beins offen. Ja, ist richtig. Und offen heißt, beschreib's noch mal ein bisschen genauer. Offen heißt, ist das kann man das wie eine Wunde? Es sind Wunden, die zwei kleineren Wunden, die sind sehr hoch. Also da sieht man, dass sie hochkommen. Aber die eine Wunde, die ist noch sehr tief. Also da würde ich sagen, so 5 mm Tiefe. Mhm. Ja, und am Schienbein ist ja nicht allzu viel Haut, beziehungsweise da ist ja schnell ein Knochen. Das tut halt alles dann weh. Seit 6, 7 Jahren. Seit 6, 7 Jahren. Wegen eines Mückenstiches. Und ich komme nicht vor die Tür. Ich bin also aufs Haus angewiesen. Hat man da eigentlich damals irgendwas falsch gemacht? Oder ist es passiert so etwas schon mal, dass ein Mückenstich so etwas anrichten kann? Eigentlich nicht, aber die Viecher sind ja resistent gegen alles. Wer weiß, wo das Vieh vorher draufgesessen hat, dass sich das so entzündet hat, beziehungsweise dass sich da sowas angesammelt hat. Ne? Hast du Angst, dass sich das noch weiter fortentwickelt auf der Haut? Eigentlich nicht. Also es geht wohl zu, aber es ist halt jetzt schon eine lange Zeit und wie gesagt, irgendwann ist man auch am Ende mit seiner Kraft, ne? Und dann verzweifelt man auch. Tut das auch weh permanent? Tierisch. Also ich bin jetzt so weit, dass ich habe Valeron genommen oder ich nehme auch immer noch Valeron. Starke Schmerzmittel? Starke Schmerzmittel. Ich habe über die Schmerztherapie musste ich 3 Valeron nehmen und abends dann nochmal 2 Amitriptylin. Mm. Und dann war es aber so schlimm mit den Schmerzen, dass ich die Valeron-Tabletten genommen habe und habe mir dann, je nachdem wie die Schmerzen waren, dann nochmal so 2-3x60-80 Valeron-Tropfen reingeknallt, ich wirklich sagen. In all diesen Jahren, ja. 6-7 Jahre, das ja, ist ja... Ja, so das letzte anderthalb Jahr. Also vor anderthalb Jahren sind meine Kinder weggekommen, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja, meine Frage war, in den 6-7 Jahren... da müssen doch Ärzte die verschiedensten Dinge angestellt haben, um das zu heilen. Was alles, haben die gemacht? Alles. Die haben eine Hauttransplantation gemacht, haben die Operation beendet und hat der Arzt gesagt, das hätte nur entschenken können. Ich hatte den gleich die ganze Haut wieder abgespült, weil ich zu viel Gewebewasser habe. Haben die Ärzte dich jetzt aufgegeben, was diese Sache anbelangt? Nein, eigentlich nicht. Ich muss nach wie vor zur Schmerztherapie, ich muss zur Wundambulanz, das Bein wird versorgt. Okay, Schmerztherapie, Wundambulanz ist keine Heilungstherapie. Ja, die Wundambulanz, die versorgen damit. Die versorgen die Wunde, okay. Verbunden mit der Hoffnung, dass es dann doch irgendwann sich... Richtig. Dass es sich irgendwann schließt. Hast du die Hoffnung auch noch? Man soll die Hoffnung nie aufgeben, aber ich bin am Verzweifeln. Also ich bin wirklich... Das glaube ich. Also manche Tage denke ich mir, das kann aber alles nicht wahr sein. Das schränkt ja auch dein komplettes Leben ein, ne? Richtig, oder verändert, richtig. Hat dein Leben richtig, verändert. Richtig, wie gesagt, ich komme nicht mehr vor die Tür. Nur der einfachste Weg, das ist mit Schmerzen verbunden und ich bin immer auf andere Leute angewiesen. Hast du dich denn mal im Internet schlau gemacht, ob es vielleicht andere Betroffene auch gibt, die so etwas Ähnliches haben oder hatten? Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen, da habe ich noch nicht so lange den Internetanschluss. Also. Aber du hast einen? Ja, wir haben einen, ja. Würde ich jetzt mal aber ganz intensiv suchen. Wer weiß, vielleicht gibt es gleichermaßen Betroffene und du stößt auf irgendjemanden oder gar auf eine Gruppe, die dir ein bisschen helfen können oder vielleicht sogar sehr helfen können. Das wäre natürlich super, denn... Das ist ja nur der Segen des Internets, dass man andere Menschen findet, die man sonst vielleicht überhaupt nie finden würde. Ja, richtig. Ja gut, das werden wir mal probieren, also einfach offenes Bein eingeben, also es ist schon sehr heftig. Also ich vermute mal, ich kenne mich da nicht so aus, offenes Bein hat wahrscheinlich auch ganz viele Ursachen, aber offenes Bein, Insektenstich oder irgend sowas, ne? Und ja, dann kann man suchen. Richtig. Wie oft musst du zum Arzt? Alle 2-3 Wochen. Ja. Das reicht eigentlich voll und ganz aus. Ich kriege dann das Verbandsmaterial mit nach Hause, beziehungsweise verschrieben, und zu Hause versorgt das dann mein Mann mit mir. Ja. So jeden zweiten Tag muss das Bein neu verwickelt werden, weil es dann wieder durchgenässt ist. Also es gibt auch Tage, da komme ich nur einen Tag mit hin. Ja. Und wie gesagt, die Medikamente, das Verbandszeug kriege ich vom Krankenhaus. Aber ja, schränkt halt doch sehr ein. Also man kann nicht Fahrrad fahren, diese Bewegung, dieses Rauf und Runter oder schwimmen sowieso nicht. Sonne natürlich auch nicht. Sonne auch nicht, genau. Wenn es warm wird, dann bin ich eigentlich froh, wenn es wieder kalt wird. Also kannst du dich noch erinnern, wo du dir diesen Insektenstich zugezogen hast? Ja, irgendwo bei uns im Wald. Im Wald, beim Spaziergang. Ja, beim Spaziergang, genau. Gott, das kann jedem passieren, ne? Das kann jedem passieren, ja. Richtig. Jeder richtig. Und das Kuriose an der Sache ist, die Ärzte haben ja auch vermutet, ich habe Zucker oder so. Die haben alle Werte jetzt noch mal wieder durchgemessen. Die haben gesagt, ich habe super Wert, ich habe keinen Zuckerwert. Im Gegenteil, ich unterzucker. Ich habe keinen Cholesterin, ich habe gar nichts in der Hinsicht. Mhm. Jetzt vermuten sie schon psychisch, ja gut, aber das ist ein großes Feld. Es gibt auch keine wirklich fundierte ärztliche Annahme oder Hypothese, warum das nicht zuwächst. Nein. Die sind teilweise sehr ratlos. Also die sagen auch, das verstehen sie. Da kann man ja als Betroffener irgendwann verzweifeln, glaube ich. Ne? Doch, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das Schlimme ist halt auch, weil die Kinder weg sind. Ich meine, gut, jetzt habe ich es geschafft, dass ich die Medikamente abgebaut habe. Ich bin also jetzt wirklich nur noch bei einer Valeron am Tag. Ja. Und jetzt kommt der jüngste Sohn zum 1. August wieder nach Hause. Aber dann sind immer noch 2 Kinder von mir fremd untergebracht und das ist sowas von hart. Also ich biete dir mal an, Regina, wenn sich jemand bei uns meldet, der eine Idee hat oder vielleicht in ähnlicher Weise betroffen ist oder war, super. Werden wir den Kontakt herstellen. Ach, das ist ganz super, Domian. Natürlich, gar keine Frage. Aber darüber hinaus solltest du dich ins Netz setzen, an den PC und richtig suchen, dass du so im deutschsprachigen Raum, vielleicht wirst du fündig und vielleicht... Findest du irgendeine Hilfe oder gar eine Lösung? Das werde ich morgen früh sofort machen. Ja, ich wünsche es dir wirklich von Herzen, Regina. Danke, und wie gesagt, wenn hier was ankommt, kriegst du Bescheid. Das ist super. Ganz herzlichen Dank, Domian, auch an dein Team. Ihr seid spitze, ich verfolge euch also fast jede Nacht. Also super. Sehr nett. Danke, Regina. Alles Gute. Ich danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Hat sie Dominan gesagt? Die Leute sagen immer Dominan zu mir. Nicht alle, aber manchmal. Das ist doch Domian. Andi, 22. Hallo, Andi. Ja, hallo Domian. Ja, das war also richtig. Andi, um was geht's denn? Und zwar bin ich vor 1-2 Monaten beim Surfen im Internet auf die Homepage-Initiative gegen die Todesstrafe gestoßen. Sehr gute Initiative. Und die bieten Brieffreundschaften zu Insassen, genau, Todesstrafe, genau, an. Und das lässt mich nicht mehr los. Da sind viele Brieffreundschaftsgesuche. Mhm. Brieffreundschaft war schon immer irgendwie, hat mich interessiert, richtig mit Schreiben. Ja. Und ich überlege mir, mit einem von denen Brieffreundschaft zu beginnen. Ja. Und dabei quälen mich ein paar Fragen. Leg mal los. Als erstes, du hast sicherlich mitbekommen, in letzter Zeit, gerade auch in den Medien, wird Sensationsgeilheit angeprangert. Ja. Und ich weiß nicht, inwiefern mein Interesse an einer Brieffreundschaft von Sensationsgeilheit geprägt ist. Also fragst du ganz selbstkritisch in dich hinein, ganz streng. Genau. Wie lange interessierst du dich denn schon für diese Thematik? Ja, schon ein Jahr, ein bis eineinhalb Jahre. Wie ist dir dieses Thema aufgefallen? Also bevor du das im Internet entdeckt hast, wie ist dir das Thema aufgefallen? Ja, in erster Linie halt durch die normalen Informationsmedien. Nachrichten und so. Nachrichten und so weiter, genau. Mhm. Aber wenn man auf YouTube, kennst du bestimmt, ja, klar, die ganzen Videos sieht, wie steril mit den Menschen umgegangen wird. Ja. Ich meine, wir haben in China überall die Todesstrafe. Mhm. Nur diese Sterilität, mit der die USA das durchführen, wie da mit dem, ja, man kann fast sagen, Medium Mensch umgegangen wird. Mhm. Was meinst du mit Sterilität? Die Todeszelle. Ja. Egal ob jetzt Gaskammer oder Spritzeninjektionsraum, das ist ja ein weißer Raum, also richtig wie in einem schlechten Horrorfilm. Mhm. So, und zum einen quält mich jetzt die Frage, inwiefern ist es meine eigene Sensationsgeilheit? Okay, das war die erste Frage. Die speichere ich jetzt mal. Zweitens, ist es, ich bin jetzt, sag ich mal, ein Mensch, der super gerne reist, Motorrad fährt, die ganzen Freiheitssachen so macht. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Brief Kontakt aufnehme, wenn ich etwas in den Brief schreibe, inwiefern von meinem Leben, inwiefern ich eventuell nicht irgendwie einen Neid wecke, einen schädlichen Neid. Oder eine Traurigkeit. Eine Traurigkeit über das, was diese Person nicht haben können. Mhm. Weil das sind teilweise Personen, die sitzen seit der Minderjährigkeit. Mhm. In der Todeszelle oder in irgendwelchen Strafanstalten. Okay, gibt es noch ein Bedenken? Oder sind das die beiden Hauptpunkte? Das sind Hauptpunkte, ja. Lass mich zu dem ersten Punkt noch was fragen. Warum lehnst du die Todesstrafe ab? Ich gehe davon aus, dass du sie ablehnst, sonst... Ja, warum ich sie ablehne, weil ein Staat sich auf die Stufe eines Verbrechers stellt, wenn er dasselbe tut, was er getan hat. Finde ich eine plausible und kluge Überlegung. Sehe ich auch so. Ja. Das ist eigentlich das Argument. Ja. Ja. Und das ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt, finde ich, dass man die Todesstrafe überwunden hat. In Europa zum Beispiel. In Europa, ein großer Fortschritt. Wobei bei Menschen wie zum Beispiel Marc Dutroux muss ich selber mit mir hadern. Muss ich selber zugeben. Gebe ich dir auch zu. Es gibt auch Fälle, wo ich auch hader. Ich glaube, das ist aber auch menschlich, dass man hadert. Ja. Was würdest du in einen Brief schreiben an einen solchen Menschen? Ich antworte gleich. Zur ersten Frage, nach meiner Einschätzung, springst du dann nicht auf einen Zug der Sensationsgeilheit? Dann würdest du anders klingen. Ich sag's mal einfach so, dann würdest du für mich anders klingen. Mhm. Das Zweite ist, ich habe früher viele Jahre lang ehrenamtlich in einer Strafvollzugsanstalt gearbeitet und habe da Jungs besucht. Da stand ich vor dem gleichen Problem, was du jetzt hast. Erzähl ich den Jungs oder meinem Gesprächspartner, den ich da lange Zeit hatte, so von meinem Leben draußen. Das ist doch schrecklich, wenn ich dem erzähle, was ich gemacht habe, wenn ich in Urlaub fahre und so. Ja. Und ich habe dann das am Anfang so auch mal zu ihm gesagt, dass ich da ein bisschen Hemmungen habe, und dann hat er mir geantwortet, nee, das ist ja gerade das Schöne, dass ich Kontakt durch dich nach draußen habe und somit auch ein bisschen was von der Welt draußen mitkriege. Das ist schon okay. Ja. Und das hat mir eingeleuchtet. Ja. Ich glaube, dass man gerade beim Brief ist es ein bisschen komplizierter, weil man sich da erstmal annähern muss. Im persönlichen Gespräch ist es einfacher. Du kannst ja vorsichtig, kann man sich da ja rantasten, was zum Beispiel auch welche Fragen er stellt in dem Brief. Und dann kann man ja offen antworten. Ja. Und so wird sich, wenn du das dann durchhältst, peu à peu eine intensivere Beziehung herausstellen. Ja, eine intensivere Beziehung, das ist ja auch so eine Sache. Man muss sich auch stets vor Augen halten, viele, die diese Brieffreundschaftsgesuche stellen, geben klipp und klar zu, ich habe das getan. Mhm. Ich habe 5, 6 Menschen umgebracht. Ja, da musst du dich eben damit auch auseinandersetzen und eine Position auch haben. Das eine ist natürlich, Position. Ja, das ist natürlich sehr schwer. Das ist sehr schwer. Ja, ich weiß noch, mein erster Gesprächspartner, das war ein Mörder, ein junger Mörder. Ein Mörder? Ja, da habe ich damals, das fand ich ganz schwer, da eine Haltung zu gewinnen. Nun war der sehr reumütig und das war, also der hat das ja sehr, der hat das wirklich für mich nachvollziehbar bereut, aber dennoch ist das schon sehr schwer, damit dann umzugehen. Aber das geht alles nur, indem man sich vorsichtig durch das Gespräch oder in deinem Fall denn mit dem Brief herantastet. Ja. Vor allem, ich muss auch etwas sagen, ich bin vielleicht ein etwas abgestumpfter Mensch. Ja, aber weißt du, wenn du das schon so, ach, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Sonst würdest du nicht so mir solche Fragen stellen. Ja, und noch was. Ja. Diese Menschen, die leben ja unter 23 Stunden Isolation in einer winzig kleinen Zelle. Mhm. Und dass die Psychologie eines solchen Menschen sich in gewisser Weise verändert dadurch. Das ist ein Fakt, der ist ja jedem klar. Mhm. In welchen Bereichen würdest du mir zu besonderer Vorsicht raten? Das kann ich dir jetzt nicht so theoretisch sagen, Andi. Das wäre leichtfertig, das weiß ich nicht. Ich kann dir nur so allgemein sagen und auch aufgrund meiner Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, dass du dich vorsichtig rantasten solltest. Vorsichtig, also erstmal, ich meine, Wetter ist jetzt eine ganz banale Banalität. Ja, so eher unverfängliche Sachen schreibst, dann mal guckst, wie er reagiert, welche Fragen er stellt und das kommt ja auch immer auf die Persönlichkeit an, mit der du es da zu tun hast. Ja, eine große Sache, die man auch beachten müsste, ist, man hat Bedenken, weil alles, was die zu lesen kriegen, wird vorher gelesen. Genau, davon musst du auch ausgehen. Das ist halt so. Ja. Andi, ich würde dir gerne von meiner Seite aus sagen, mach es bitte, mach es. Ja. Wenn du das Gefühl hast, mach es. Und würde mich jetzt ganz gerne von dir verabschieden, weil nämlich gleich das Fernsehen dazu kommt, dann kann ich die Fernsehzuschauer auch begrüßen. Ich will dich nicht abwimmeln, also ich meine es sehr ernst. Eine Sache noch. Ich finde es schade, dass das nicht im Fernsehen kam, damit nicht mehr Leute auf diese Idee kommen. Ja, können wir vielleicht irgendwann nochmal nachholen, wenn du deine ersten Erfahrungen gesammelt hast. Einverstanden, rufst du mich nochmal an hier, okay? Ja, vielen Dank. Würde mich kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich mal an wegen der Anschrift. Tschüss, okay, Andi. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt sind die Fernsehzuschauer auch da. Ihr merkt schon, ich habe hier geredet. Wir sind im Radio natürlich pünktlich angefangen. Schön, dass ihr auch da seid. 20 Minuten Verspätung. Ich weiß gar nicht, was los ist, aber nun ist es halt so passiert. Ja, Freitag, wie immer, ganz frei und offen unsere Themen. Und die Telefonnummer auch wie immer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Übrigens der Andi gerade, den ich an der Strippe hatte, war ein sehr engagierter junger Mann, der sich überlegt, mit einem Kandidaten, mit einem zum Tode verurteilten Menschen in Amerika Kontakt aufzunehmen und fragte, ob er das tun soll und hatte so einige Bedenken und finde ich eine gute Sache und Respekt, wenn jemand sich dafür die Zeit nimmt, sich mit einem solchen Insassen zu beschäftigen. Das mindert nicht die Schuld, die derjenige vielleicht trägt, aber dennoch finde ich das einen großen Akt der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit, wenn man das dann macht. So, herzlich willkommen, sage ich, zu Marie. Marie ist 30 Jahre alt. Hallo Marie. Hallo. Marie, um was geht's? Ich prostituiere mich, um Kunst zu machen. Du prostituierst dich, um Kunst zu machen? Ja. Erklär. Also das ist jetzt nicht metaphorisch gesehen oder so, sondern schon richtig. Ich sag, wie ich es verstanden habe. Ich sag, du gehst auf den Strich, damit du dein Leben als Künstlerin finanzieren kannst. Nee, es geht nicht ums Geld, sondern es geht um den Nervenkitzel. Na, also, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische, erklär mal alles. Ja, also ich treffe mich halt mit wildfremden Männern. Und wo? Hauptsächlich in irgendwelchen Hotels. Und auch nicht in der Stadt, wo ich bin, sondern irgendwo anders. Ja. Also möglichst weit. Die hast du vorher rekrutiert, Internetzeitungen? Ja, also nur Internet. Und also aber du bietest dich dann als Prostituierte an? Ja, schon. Ja, so, dann triffst du dich mit denen und dann? Ja, also mir geht's auch nicht um den Akt oder so, sondern irgendwie danach bin ich total euphorisch und habe so das Gefühl, ich habe was geschafft. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, also es gibt mir irgendwie einen Kick. Ich mach das, ja. Aber du nimmst Geld dafür? Ja, ich nehme Geld dafür. Ja. Also es gehört für mich irgendwie dazu. Natürlich. Und was hat das mit Kunst zu tun? Also als Künstlerin habe ich irgendwie, stehe ich immer unter so einem ziemlich großen Druck, irgendwie was richtig Gutes zu machen und irgendwie stehe ich ganz oft vor der leeren Leinwand und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und also du bist Künstlerin, du bist Malerin. Ich bin Malerin, ja. Genau. Ja. Und irgendwie hilft mir dieser Kick oder also habe ich dann so ein Selbstbewusstsein und komme so in so einen Flow rein, dass ich malen kann, wie ich sonst nicht kann. Das ist ja abgefahren. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt, du gehst mit einem fremden Typ in die Kiste. Eigentlich brauchtest du das, also wegen des Geldes würdest du das nicht machen? Nee. Du hast sonst genug Einkünfte? Also ich verdiene jetzt nicht genug mit meiner Kunst, aber also ich mache nebenbei noch so Illustrationen und Achso, ja. also geht schon mit dem ja, Geld. Ja. Um dann nach vollendetem Akt nach Hause zu fahren und ein Bild zu malen? Ja, nicht direkt. Also es ist irgendwie, das hält schon recht lange an. Also ich bin dann irgendwie, merke ich so, dass ich dann ja so euphorisch und ja so ein gutes Gefühl mit mir selber habe. Keine Ahnung, warum. Ja, das lass mich gleich mal einhaken. Ja. Warum? Warum bist du euphorisch, wenn du dich verkauft hast? Ja, also ich glaube, das ist so ein... Ja, so eine Verruchtheit, irgendwie so was Verbotenes gemacht zu haben. Mhm. So, ja, und auch irgendwie ein bisschen rücksichtslos mir gegenüber gewesen zu sein. Bist du sonst im Leben immer ein braves, ordentliches Mädchen gewesen? Ja, recht brav. Recht brav. Ja. Und auch ordentlich und behütet erzogen und aufgewachsen? Ja, also mein Elternhaus ist recht konservativ. Also die waren generell schon nicht so zufrieden, dass ich Kunst mache. Und die würden vom Glauben abfallen, wenn die das jetzt erfahren würden. Allerdings. Um Gottes Willen. Oh je. Weiß es überhaupt jemand jetzt außer wir? Nein. Nein. Also auch meine Freundin, den könnte ich das, glaube ich, nicht erzählen. Hast du denn einen Freund auch noch? Nee, also momentan nicht. Ich habe es immer wieder zwischendurch versucht, hatte auch mal ein bisschen längere Beziehungen, aber also momentan könnte ich das gar nicht. Wie lange machst du das jetzt mit der Prostitution schon? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Hattest du zwischendurch einen Freund? Ja, aber auch nur kurz. Also so ein 2-3 Monate. Und der hatte davon auch gar keine Ahnung? Nein, nein, nee. Wie viel nimmst du für eine Nacht? Oder für einen, wie nennen wir es, einen normalen Geschlechtsakt? Ja, okay, ja. ja, das Wort F mit F darf man ja hier nicht sagen. Habe ich schon öfter gehört. Nee, aber so 300, aber ja. Kommt natürlich irgendwie drauf an. Also, es ist der Kick, etwas Verbotenes getan zu haben. Mhm. Der Kick. Ja, das... sich vielleicht selbst auch extrem erniedrigt zu haben? Ach Gott, also das glaube ich eher nicht. Bist du in Sachen... Ja, andersrum. Also ich habe sogar gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt benutzt würde, sondern ich benutze. Also ich ziehe ja was da draus. Mhm. Also... es gibt viele berühmte Künstler, oder gab viele berühmte Künstler, die hatten Musen. Ja. Ne? Ist ja bekannt. Ja, an sich, ja. Ja, das sind dann Frauen, die in irgendeiner Weise inspirierend oder kreativ fördernd gewirkt haben, nur durch ihre Anwesenheit oder durch ihre, ja, durch ihr Dasein. Das ist ja im weitesten Sinne bei dir auch jetzt sowas. Stimmt, ja, ne? So in die Richtung. Ein bisschen krasser alles. Malst du denn auch wirklich besser, seitdem du sowas machst? Ja, also ich habe Arbeiten gemacht, da bin ich jetzt noch total stolz drauf. Und also immer wieder, wo ich irgendwie auch denke, so ja, aber, da hat schon meine Kreativität. Ich glaube ja, dass die Menschen vom Feuilleton oder weiß ich, irgendwelche Kunstwissenschaftler sich da drauf schmeißen würden, wie weiß ich was, um da Interpretationen loszuwerden, zu gucken, was hat sie an Erfahrung eingebaut, sieht man das in dem Bild, welche Schattierung spricht vielleicht für die Demütigung und sowas. Können schon sein. Also ich denke mal, so direkt sieht man es in meinen Bildern nicht. Also ich male ganz andere Sachen. Ist das abstrakte Kunst, die du machst? So und so. Also abstrakt mit figürlich und auch nur figürlich. Nur abstrakt, aber eigentlich... Du rufst mich ja mit dieser Geschichte jetzt an. Ja, also mein Problem ist natürlich damit, dass ich immer nach einer Zeit, wenn das dann ein bisschen zurückliegt, irgendwie dann doch schon Zweifel habe. Also es ist ja moralisch schon ganz schön verwerflich und... Ja, weißt du, das Moralische würde mich jetzt gar nicht interessieren. Mich interessiert, ob es in irgendeiner Weise für dich einen Schaden doch mittelfristig oder langfristig haben könnte. Die Sorge plagt mich jetzt eher. Ja, ich will eigentlich auch immer wieder damit aufhören und also ich... Weil ich würde es so gerne verstehen, warum das so ist. Ich ahne das so ein bisschen. Also ich mache das ja auch nicht oft, also so 3-4 Mal im Jahr. Also wirklich nur dann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich brauche diesen Kick jetzt wieder mal. Mhm. Und macht dir denn der Sex mit diesen Männern auch irgendwie ein bisschen Spaß? Also wie gesagt, es geht mir gar nicht um den Sex. Also so und hast du dabei auch einen Orgasmus? Nein. Also darum geht es gar nicht. Nee. Also um den Sex nicht, nee. Ja, klar, ist da irgendwie auch so eine Fantasie irgendwie mit dabei, aber das ist... Was meinst du, wenn uns jetzt ein Psychoanalytiker zuhören würde? Der würde vor dem Fernseher sitzen und vor dem Radio sich die Finger reiben. Was für eine wahnsinnige Geschichte das ist. Da nach den Ursachen zu forschen, können wir natürlich nicht leisten hier in der Sendung. Ich schon gar nicht, weil ich kein Fachmann bin. Ich habe halt das Gefühl, dass ich in so einen Teufelskreis geraten bin, dass ich irgendwie schon das so ein bisschen abhängig davon mache, so, ob ich Kunst machen kann. Genau, dass du nur noch Kunst machen kannst, wenn du vorher gevögelt hast mit einem fremden Mann. So ungefähr. So ungefähr. Das ist natürlich bedenklich. Das ist genauso bedenklich, als wenn jemand nur noch Kunst machen kann auf Koks oder so. Genau, also ich würde es eigentlich auch in die Richtung vergleichen. Mhm. Ich habe auch versucht, das für mich schon so ein bisschen runterzuspielen, indem ich gesagt habe, ja, andere nehmen vielleicht Drogen oder so, vielleicht muss man ein bisschen unkonventionell also Marie, sein als Künstler. Ich argumentiere überhaupt nicht moralisch, überhaupt nicht. Das interessiert mich im Moment gar nicht. Aber dieses macht mich jetzt nachdenklich, was du gesagt hast. Wenn du selbst das Gefühl hast, in eine Abhängigkeit hineinzukommen und das vielleicht sogar vergleichst mit einer Droge oder so im weitesten Sinne des Wortes, ist höchste Eisenbahn, dass du die Bremse ziehst. Und vor allen Dingen darf nicht nur dieses oder ja hauptsächlich dieses der Hauptmotor für deine Kreativität sein. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es der Hauptmotor ist. Also es ist zwar... dann mache ich die besten Sachen. Also das ist einfach Fakt für mich. Mach doch einfach mal ein Training oder ein Experiment. Wann hast du das letzte Mal das getan? Schon ein bisschen her, also so vor 3 Monaten. 3 Monate. Nimm dir doch einfach mal vor, dieses Jahr das nicht mehr zu machen. Ich nehme mir das jedes Mal vor. Ja, nimm es jetzt richtig vor. Nach unserem Gespräch jetzt ist auch ein richtiger handfester Grund. Und dann guck mal, was los ist mit dir, was dann passiert. Und im Ende Dezember telefonieren wir nochmal. Okay. Da musst du mir aber jetzt versprechen, dass du, ja, wirst du wahrscheinlich gar nicht so können, musst du dir überlegen. Aber das finde ich eine interessante Selbstbeobachtung. Darüber hinaus würde ich an der Stelle suchen und bohren und bohren und stochern in mir, warum dieser Mechanismus so funktioniert. Das musst du rauskriegen für dich. Finde ich schon interessant. Ja, ist auch das, was ich am wenigsten verstehe. Warum ich das nicht woanders auch so kriegen kann. Was ich gerade noch fragen wollte, in Sachen Sexualität sonst, wenn du mit einer Beziehung Sex hast, ist das so normaler Sex oder bist du da auch eher ein bisschen extremer, SM-richtig? Nee, gar nicht. Also es ist ziemlich normal, würde ich sagen. Die Blümchen Marie. mal so, aber ja. SM oder so, nee. Also, das wäre jetzt so mal. Also, ich kann dir wirklich nur das sagen. Ich weiß natürlich nicht, woher das kommt. Ich finde das ein interessantes Phänomen. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du in eine Abhängigkeit gerätst, ist es bedenklich, finde ich, und dann musst du etwas unternehmen. Lass uns doch mal einfach das mal grob vereinbaren mit Dezember. Wenn du sagst, ich bin Marie, die Malerin, die immer erst einen Kreativitätsschub hat, wenn sie und so weiter, dann weiß ich Bescheid. Okay. Alles Gute wünsche ich. Ja, gut, vielen Dank. Tschüss, Marie. Ciao. 1:34 Uhr haben wir und 30 Sekunden. Jetzt machen wir ein bisschen Post. Die Domian-Postecke. Und zwar bezieht sich die Postecke hauptsächlich auf unsere Sendung am Montag. Zu dieser Sendung am Montag haben direkt am nächsten Tag ganz viele Leute geschrieben oder gemailt. So auch Kai. Und Kai schreibt: Hi Domian, das war gestern die spektakulärste Sendung seit langem bei dir. Super, wie du den jammrigen Alkoholiker in die Zange genommen hast. Habe dich selten so erlebt. Die Psychologiestudentin Kate, oder Kite, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, schreibt: Ich muss sagen, ich war über das Gespräch geschockt. Wie kann der Moderator so verantwortungslos mit einem Menschen umgehen? Offenbar hat der Moderator keine Ahnung von der Materie. Das Gespräch war niveaulos. Störungen jeder Art, auch der Alkoholismus, haben meistens eine tiefliegende Ursache. Darüber kann man nicht in 5 Minuten sprechen. Basti, 27 Jahre, schreibt: Mahlzeit, Domian. Ich bin nun nicht unbedingt der größte Fan deiner Sendung, aber gestern bin ich dann doch hängen geblieben. Der Alkoholiker, der sich selbst so bemitleidete, trieb mir schon nach einigen Sätzen die Galle hoch. Sein weinerliches Genöle von wegen mir, kann nicht geholfen werden, was soll ich in einer Klinik, war das typische Verhalten eines Alkis, der einfach nicht, die Eier hat, sein Dasein zu ändern. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin selbst Alkoholiker und seit 8 Monaten trocken. Und dazu noch Ina und Peter aus Heilbronn, die schreiben: Domian, wie du mit dem Alki umgegangen bist, war einfach spitze. Genauso muss man das machen. Wir beide sind trockene Alkoholiker. Du hast unseren Respekt. Ach, dann noch eine Kleinigkeit, aber die keine Kleinigkeit ist, aber ich möchte es kurz hier mal sagen. Da ist mir was schiefgelaufen. Ich habe eine Karte bekommen, eine nette Karte, da vorne steht drauf: Manchmal muss man einfach den Flügeln seiner Sehnsucht vertrauen. Schöner Spruch von Margit Jäger. Und die Margit Jäger hätte gerne ein Autogramm und hat einen frankierten Briefumschlag dazugelegt. Und diesen Briefumschlag habe ich verbummelt oder er ist irgendwie untergegangen. Liebe Margit Jäger, schreib uns doch nochmal, aber leg dann nichts Neues dazu. Wir schicken dir natürlich dann gerne ein Autogramm. Das tut mir leid, kann schon mal passieren. So, und dann noch Ben. Ben schreibt zur Sendung, zu unserem Thema: Alles an mir ist unecht. Hallo Domian. Höre gerade die junge Frau, die sich aus Schönheitswahn heraus die Füße verkleinern lassen will. Ich fasse es nicht. Ich bin 24 Jahre alt und mich kotzt allmählich unsere Welt an, die so sehr nach Äußerlichkeiten geht. Da muss man etwas gegen unternehmen. Ich will zum Beispiel im Fernsehen viel öfter sogenannte hässliche Leute sehen. Alte Leute, einfach Leute, die nicht in dieses polierte Raster passen. Und wichtig, ich will keine Heidi Klum mehr sehen. Schreibt Ben, Ende unserer Postecke für heute Nacht. Und schon geht's weiter mit unserer freien Themenrunde. Und ich begrüße herzlich den Jürgen, und Jürgen ist 38. Aber der Jürgen 38 sollte mal das Radio oder den Fernseher leise drehen. Ja, habe ich gerade ausgemacht. Schon geschehen. Hallo Jürgen. Um was geht's? Hallo Domian. Ja. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich und meine Frau sind, auf Deutsch gesagt, viechernahen. Also wir lieben Tiere über alles. Ach so, ja. Was habt ihr für Tiere? Ja, wir haben unter anderem 52 Vögel. 52 Vögel? 52 in der Wohnung? Vögel in der Wohnung, ja. Wie groß ist eure Wohnung? Ungefähr 80 Quadratmeter. 52 Vögel, aber die sind in großen Käfigen. Nein. Die fliegen in der Wohnung rum? Ja, wir haben unser Wohnzimmer geopfert. Aber die kacken doch überall hin. Ja, aber die haben praktisch, wir haben unser Wohnzimmer geopfert, haben eine große Foliere gebaut. Das ist ja Wahnsinn. Da können sie sich frei bewegen da drin. Was sind das für Vögel? Nymphensittich, Wellensittich, Papageien. Und die vertragen sich alle? Die vertragen sich alle. Ist das denn nicht dennoch in einem Wohnzimmer? Na, wie groß wird es sein? 30 Quadratmeter? Ja, 40 Quadratmeter, glaube ich. Ist das denn nicht dennoch ein bisschen klein für so viele Vögel und dann unterschiedlicher Art auch? Ja, das Problem haben wir am Anfang auch immer gemeint. Aber die vertragen sich super. Und sie dürfen natürlich, wir haben da, so einen Bogen zur Küche rüber. Ja. Was habt ihr zur Küche rüber? Und was habt da, ihr zur haben wir so eine Schiebetür hingemacht. Ja. Und die dürfen natürlich in der Nacht auch, ja, also abends dann zu uns rüber in die Küche, dass wir natürlich auch einen Kontakt zu ihnen haben. Ja, aber dann nochmal, wenn die in die Küche fliegen, die machen doch wirklich überall hin. Hallo? Hallo? Nein, also, ich sage mal, wir haben da auf der Küche oben zwei Futternäpfe hingebaut, eine für Futter, eine für Wasser. Ja. Und dann, und Papageien lieben natürlich Erdnüsse und sowas. Ja. Und dann kommen sie natürlich auch zu uns her und begrüßen uns und. Ich glaube, wir müssen das Bild erstmal vervollständigen, denn ich höre im Hintergrund, habe ich zumindest gerade gehört, ein Hund. Es sind zwei. Infolgedessen gehe ich davon aus, dass es nicht nur bei den Vögeln geblieben ist, die ihr habt oder bleibt. Es gibt noch zwei Hunde? Ja, es gibt noch zwei Hunde. Was für Hunde sind das? Wie bitte? Was für Hunde sind das? Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Bichon Frise. Ach nee, große oder kleine? Sag einfach so. Das sind ganz kleine, die sind ungefähr 20 Zentimeter hoch. Ach je, das sind ja fast gar keine Hunde. Okay, also zwei kleine Hunde und was war da noch? Ein Hamster? Oder ein? Zwei Hamster, zwei Ratten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel. Ungefähr, also die haben sich momentan und noch? Ein bisschen vermehrt. So ungefähr 13 Meerschweinchen, 16 Hasen. Sag mal bitte nicht, dass die alle in deiner Wohnung, eurer Wohnung wohnen. Nein, also die Hasen sind am Speicher oben. Ich habe ihnen extra ausgebaut, dass sie da ihren Freiraum haben, dass sie frei laufen können und alles. Aber die beiden Hunde sind in der Wohnung? Die beiden Hunde sind in der Wohnung, ja. Die Hamster, die sind oben? Die Hamster sind auch in der Wohnung. Und wer ist noch in der Wohnung? Also die Papageien, also ein Papagei. Okay, die Vögel ist klar. Mhm. Und die anderen sind am Speicher, die Hasen? Die anderen sind am Speicher. Die haben also ein Riesengehege, wo sie sich schimmelfrei bewegen können. Was ist denn da bei euch los? Warum seid ihr denn so jack auf Tiere? Das Problem ist das, ich habe den Glauben an den Menschen verloren. Ja. Meine Frau und ich. Warum? Ist was Schlimmes passiert? Ja. Was denn? Wir haben früher der Herrin, mein Schwager ist gekommen, die Kumpels sind gekommen und was weiß ich, da ist fast jedes Wochenende Party gelaufen, der Herrin, ohne Ende, bis, was weiß ich, keine Ahnung, 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh und komischerweise immer auf unsere Kosten. Ja, du bist ja selbst schuld. Ja. Deshalb verlierst du den Glauben an die Menschen? Ja, weil es immer geheißen hat, ja, das nächste Mal zahle ich, das nächste Mal zu ich oder kommst du mal zu uns. Ja. Ich sage ganz mal auf Deutsch gesagt, die Leute sind zu uns gekommen. Ja gut, dann lädst du sie halt nicht wieder ein, wenn die dich nie zurück einladen. Das ist ja nur kein Grund, an der Menschheit zu zweifeln. Ja, die haben uns schon eingeladen. Aber ich sage mal, die sind zu uns gekommen, haben meinetwegen einen Kasten Bier gesoffen bei mir und dann hat er gesagt, nächstes Mal kommst du zu uns. Ja gut, das habe ich jetzt verstanden. Das war der einzige Grund, weswegen du dich so von den Menschen oder ihr euch von den Menschen abgewandt habt. Ja, unter anderem auch, man fühlt sich irgendwie so ausgenutzt. Ah, okay. Die immer versprechen und wenn der Kunde. Hast du die falschen Freunde ausgesucht? Also ich erlebe sowas selten. Ich bin dann auch sehr streng. Wenn mir einer dumm kommt, dann das lasse ich einmal gelten und dann ist es aber vorbei. Na egal. Ja, aber bei ihr ist es anders, bei euch ist es anders gelaufen. So viel Tiere, das kostet doch nur auch richtig viel Kohle. Es hält sich eigentlich in Grenzen. Ja, aber komm, Mensch, wie viel über 50 Vögel? Und der Hund und die Hamster und die Ratten und die Hasen. So ungefähr, über den Daumen. Im Monat, wie viel kosten die Tiere? Also ich schätze mal, also allein an Futter vielleicht 50, 60 Euro. Mehr nicht. Es kommt bei den Hasen kommt es natürlich drauf an, brauche ich ja Einstreu. Muss ich zum Tierarzt, was kann ich selber machen? Genau, also ich habe natürlich auch viel dazugelernt, meinetwegen ein Hase, die Zähne sind zu lang. Früher bin ich zum Tierarzt gefahren, jetzt mache ich es selber. Was, die Zähne sind zu lang? Und dann machst du es selbst? Angenommen jetzt mal. Und du kannst die Zähne, das erklär mir, du kannst die Zähne des Hasen kürzen, wie macht man das denn? Mit einem Seitenschneider, mit einem kleinen. Mit einem Seitenschneider? Ja. Was ist ein Seitenschneider? Das auch nicht. Was ist ein Seitenschneider? Also der zwickt die einfach ab. Die Zähne kann man so abzwicken? Und das tut ihm nicht weh? Nein, das ist eigentlich bloß, ein kurzer Schmerz. Ach so. Das prellt er mal kurz, aber dann ist es sofort vorbei. Ich weiß nicht, was ein Seitenschneider ist. Es ist so eine Art kleine Zange wahrscheinlich dann, ne? Genau, wo man Kabel abdecken kann. Auch und wohnt ihr denn, habt ihr ein eigenes Haus oder wohnt ihr gerade zur Miete irgendwo? Nein, wir haben ein eigenes Haus. Dann ein Zweifamilienhaus. Wir wohnen oben und unsere Schwiegereltern wohnen unten. Ah, die Schwiegereltern. Was sagen die Schwiegereltern zu dem Zirkus bei euch? Ja, das Gleiche, was die Nachbarn sagen. Ihr sitzt nicht mehr ganz dicht. So viele Tiere. Also die Nachbarn sind auch nicht so ganz erfreut. Ja, besonders über unsere Vögel. Also die haben uns insgesamt, ich glaube, 5 oder 6 Ämter auf den Hals geschickt. Aber die kriegen doch gar nichts von den Vögeln groß mit. Die sind doch nun in eurer Wohnung. Und wir haben so eine große Schiebetür im Wohnzimmer. Ja. Und da habe ich draußen davor ein Gitter hingebaut. Weil die Vögel brauchen auch frische Luft. Ach so. Und es gefällt ihnen natürlich auch, dass sie mal rausschauen können. Und dann machen die einen Höllenlärm wahrscheinlich. Ja, ich sage mal die Papageien. Ja. Wir haben auch 2 Papageien, die können natürlich auch reden. Ja, also kann man ja vielleicht auch verstehen. Wie weit wohnt ihr der Nachbar entfernt? Wie viele Meter sind das? Das sind vielleicht 10, 15 Meter. Das ist nicht viel. Und wenn man dann den ganzen Tag dieses Geschnatter hört und das Gerede der Papageien, ist ja vielleicht auch nicht so ganz schön, ne? Für jemanden, der sich da nun nicht so für interessiert. Ja, also aber ich sage mal, wir wohnen direkt am Waldrand. Ja. Und wir haben natürlich zur Auflage bekommen, die Vögel die da oder Tiere davon bloß von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 2 Uhr bis 7 Uhr, also bis 19 Uhr hören. Ja. Aber da hört man um 5 Uhr die Krähen hören, schreien und die Amseln unter das. Und ich kann ja Amseln ich merke schon, du nicht fühlst verbieten, dich, du fühlst dich im Unrecht. Mit dem großen Unterschied, das eine ist Natur und das andere habt ihr künstlich herbeigeführt. Ja. Ja, also es gab schon richtige Gerichtsverhandlungen und da wurde euch das zur Auflage gemacht. Also Gerichtsverhandlungen Gott sei Dank nicht, aber die haben uns Amtstierarzt auf den Hals geschickt. Also Ordnungsamt und so. Ordnungsamt und wegen Ruhestörung und was weiß ich. Jetzt weiß ich gar nicht genau. Wir haben ja auch sehr aufmerksame Tierschützer unter unseren Zuhörern. Was so ein Tierschützer sagt, ob das überhaupt okay ist, so viele Tiere in einer so doch relativ kleinen Wohnung zu halten. So meine tiefe innere Stimme sagt nein. Aber ich meine, die sind ja nicht eingesperrt in kleine Käfige. Die können sich den ganzen Tag frei bewegen. Ah ja. Also wir haben zwar eine große Foliere gebaut, die ist ungefähr 3 Meter lang und ja, wie hoch ist so eine Decke, keine Ahnung, 2,20 Meter oder was. Ja. Am Anfang haben wir uns immer die Arbeit gemacht und haben die immer eingesperrt in der Nacht, dass ja nichts passieren kann. Aber natürlich haben wir immer das Problem gehabt, die sind immer 5, 6, die gehen natürlich nicht rein und ich wollte natürlich nicht jagen und stressen, nicht, dass sie meinen Herzinfarkt kriegen. Ja. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, dann lassen wir sie draußen. Also habe ich so ein kleines Schlummerlicht hingebaut. Ja. Dass sie ein bisschen Orientierungslicht haben. Ich gehe mal davon aus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt überhaupt gar keinen Besuch mehr bekommt. Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich fände mal interessant. Ganz selten vielleicht mal vom Nachbarn oder so. Ja. Aber ich fände mal interessant, vielleicht, heute schaffen wir es vielleicht nicht mehr, aber wenn der eine oder andere uns mal anrufen könnte und würde seine Meinung dazu äußern, zu dem Fall von dir, Jürgen, vielleicht doch noch heute oder dann am Montagnacht. Wäre mir interessiert, was andere Leute so sagen. Ansonsten danke ich dir für die Schilderung. Hoffe, dass es den Tieren gut geht. Ihnen geht's gut. Ja. Also Amtstierarzt hat alle gesagt, alle wohl auf, optimal. Und schon gut. Alles, die haben hier Wasser, Futter, alles. Sehr gut. Und schönen Gruß an deine Frau. Danke dir. Auf Wiederhören. Und ich hoffe, dass ich ein Echo kriege, ob vielleicht jemand andere Meinung dazu hat. Bin mal sehr gespannt. Jürgen, alles Gute. Tschüss. Danke dir. Jo. Hier ist Carla, 60 Jahre alt. Hallo Carla. Hallo. Hallo guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es geht um mein Thema, es geht um Folgendes. Ich habe vor 15 Monaten meinen Mann verloren. Ja. Und gleichzeitig 2 Monate später habe ich nicht mehr gearbeitet. Also es ist beides zusammengekommen. Wie kam, hast du nicht mehr gearbeitet? Musstest ja, das kam daher, weil ich in meiner Firma einen Vertrag unterschrieben habe über Altersteilzeit. Ach so. Also das ist beides zusammengekommen, was man ja vorher nicht wusste. Ja. Ne? Du hast deinen Mann plötzlich verloren? Nein. Nein, er war nicht krank. Nicht plötzlich. Ja, er war krank. Schwer krank? Ja. Was hatte er? Krebs. Wie lange schon? Also das Ganze hat gedauert 10 Monate. Die ersten 5 Monate war es noch so einigermaßen. Er hat Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Macht gar nichts. Die ersten 5 Monate ging es noch und die letzten 5 Monate waren natürlich ganz, ganz schlimm. Was für ein Krebs war das? Das fing an in der Lunge. Man konnte das nicht mehr operieren. Und es hat sich ausgebreitet, ich sag mal, über den ganzen Körper. Ja. Nun sagst du, 2 Monate später bist du quasi jetzt Rentnerin, kann man so sagen. Frührentnerin. Ja, genau. Das hast du jetzt so beieinander genannt. Ist das ein Problem? Ja, also es ist insofern ein Problem, weil ich vielleicht, wenn ich das vorher, konnte man ja vorher nicht wissen. Ich verstehe, dann hättest du noch weiter gearbeitet. Dann hätte ich vielleicht weiter gearbeitet, denn es ist natürlich so, ich fühle mich unheimlich einsam. Er fehlt mir sehr. Ja. Und habt ihr Kinder? Nein. Nee. Habt ihr denn einen Freundeskreis oder Verwandtenkreis? Ja, also der Freundeskreis, sag ich mal so, ist nicht so sehr groß. Ja, aber es gibt schon ein paar Leute, wo man sich so mit treffen kann. Ja, das mache ich schon. Ja. Nur ich merke jetzt im Laufe der Zeit, es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, ja, dass die, dass alle praktisch ihr Leben im Grunde weiterleben und dass ich mich so... Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass für die meisten Leute 15 Monate, das ist für die ferne Vergangenheit und für dich ist es noch ganz nah für alles. Für mich ist das also noch relativ. Ja. So dass du auch mit den anderen gar nicht groß mehr darüber sprechen kannst, weil die das abgehakt haben. Ja, ne? Also sie möchten mich ganz gerne so wiederhaben, wie ich vorher war. Und das geht ganz einfach nicht. Nee, das kann ich mir gut vorstellen und verstehe ich auch. Das heißt, du wärst eigentlich ganz dankbar, wenn du noch hättest weiter arbeiten können, um auch beschäftigt zu sein. Ja, ja. Das konnte man nicht irgendwie rückgängig machen? Nein, das konnte man nicht rückgängig machen, weil ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Und ich war 40 Jahre in dieser Firma, hatte sehr nette Kollegen und was in der heutigen Zeit ja auch ganz toll ist. Ja. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und darf ich fragen, was du da gemacht hast? Bitte? Darf ich fragen, was du da gemacht hast? Ja, ich war bei einer großen Bausparkasse. Ach so, auf dem Büro. Im Büro. Ja. Und zwar Personalsachen, Empfang und Telefon. Ich hatte mit vielen Menschen zu tun. Ja. Und jetzt auf einmal ist ja alles... Ich habe gerade spontan eine Idee. Du sagst, Sparkasse mit vielen Menschen zu tun, Empfang. Ich merke, dass du gut reden kannst, dass du eine offene Frau bist. Ja. Wie wäre das denn, wenn du dir einen für dich auch interessanten ehrenamtlichen Job suchen würdest? Ja, das wäre eine Idee. Das ist so wichtig, dass Leute, und es gibt so viele, die das mittlerweile machen, die Angebotspalette ist ja riesig, wo man sich engagieren kann, in der Kirche, im Krankenhaus, in Pflegeheimen, in Altenheimen. Ich weiß, es gibt ganz viele Sachen und dann hättest du eine sehr sinnvolle Aufgabe. Ja. Du kämst in Kontakt mit anderen Leuten und hättest zudem auch noch das Gefühl, eben wegen der sinnvollen Aufgabe, dass du vielleicht nicht so sinnlos herumsitzt, sondern dass du auch noch was tust, was sehr wichtig ist und du anderen Menschen helfen kannst. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Also zum Beispiel erinnere ich mich, fällt mir gerade profan an, es gibt ja in Krankenhäusern die Grünen, ich glaube, das heißt die Grünen Frauen, oder die sind immer so grün angezogen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, das muss ja nicht Krankenhaus sein, es könnte auch was ganz anderes sein. Ja, also ich würde, ganz ehrlich gesagt, das Krankenhaus wäre für mich jetzt nicht unbedingt das Richtige. Ja, okay, ja, ja. Weil ich ja im Grunde ihnen bis zum Schluss... Genau, da möchtest du jetzt erstmal mit Krankenhaus nichts. Verstehe ich. Aber gäbe da bestimmt irgendeinen Bereich, wo du sagst, könnte mich interessieren. Vielleicht. Ja, also da müsste ich mir dann was anderes einfallen lassen, ne? Genau. Weil ich muss ganz ehrlich dir sagen, es ist so, dass ich diese, das ist auch so mein Problem, dass ich, er ist im Krankenhaus gestorben, ne? Ich war bei ihm bis zum Schluss. Und dass ich diese Bilder nicht vergesse. Also die sind eigentlich jeden Tag da. Ich versuche das immer, also für mich ist es so, als wenn das gestern war. War er bei Bewusstsein bis zum Schluss? Nein. Aber du warst dann bei seinem letzten Atemzug im Zimmer. Ja, aber es war so, dass auf einem Sonntag gewesen und Sonntagmittag ich war sowieso den ganzen Tag im Krankenhaus, ganz früh morgens schon. Und mittags wäre das dazu gekommen, ich war alleine mit ihm in diesem Zimmer und da sind die Ärzte gekommen. Ich denke, du weißt, was das bedeutet, ne? Also wenn die nicht gekommen wären, wäre das schon um die Mittagszeit passiert. Mhm. Und so ist es dann später gewesen, ne? Also weil die Ärzte ihm noch was gegeben haben, meinst du? Ja, die haben ihn praktisch zurückgeholt. Ach, verstehe. Die haben ihn zurückgeholt, ja. Das müssen sie ja, ne? Carla. Ja. Vielleicht wäre für dich auch noch interessant, zu dieser karikativen Tätigkeit, die ich gerade angesprochen habe, eine Trauergruppe. Ja, ich bin in einer Trauergruppe schon gewesen. Mhm. Ich wohne hier am Stadtrand von Hamburg. Ja. Und bin ich gewesen und auch eine ganze Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es mir persönlich jetzt, ne, hat das nicht so sehr viel gebracht. Okay, da muss jeder für sich dann ausprobieren. Mhm. Es kommt natürlich auch auf die Gruppe an, wer da gerade zufällig drin ist. Ne? Ich habe es ausprobiert, ne, weil ich gedacht habe, das hilft mir. Mhm. Ne? Nun war das ehrlich gesagt auch ein Problem. Also ich werde ja auch älter, das ist ganz klar. Ne? Ja. Aber ich bin in einer Gruppe gewesen, wo fast nur Frauen waren, die wesentlich älter waren wie ich. Ja, vielleicht solltest du es nochmal, wenn das... Woanders probieren. In einer anderen Gruppe nochmal. Ja. Also, du hast ja nichts zu verlieren, du kannst es nochmal versuchen. Und geh mal die andere Sache an. Ja. Ich habe davon schon so gute Sachen gehört, dass Leute nochmal richtig aufgehen nach ihrer Berufstätigkeit in einer solchen Tätigkeit, weil es so sinnvoll ist. Mhm. Und man kriegt da auch so viel zurück an Dankbarkeit, von wem auch immer, mit wem man es zu tun hat. Ja, zumal ich ja auch so mit vielen, vielen Menschen zu tun hatte. Eben, genau, wie du gerade gesagt hast. Ja, und auch, ganz ehrlich gesagt, ich habe manchmal richtig Angst vor mir selber, weil ich mich so verändert habe auch, ne? Weil ich mich so zurückgezogen habe. Genau. Da musst du jetzt gegen angehen. Genau. Und da wünsche ich dir alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Liebe Clara, alles Gute, und Carla. Deine Sendung ist toll. Dankeschön, sehr nett, wenn du das so sagst. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mechtab. Stimmt das? Ja. Eine Frau. Ja. Mechtab, 26. Ja. Hallo Mechtab. Hallo Domian, wir haben vor 4,5 Monaten geredet. Aha. Es ging um diesen Führerschein. Hilf mir auf die Sprünge. Wir hatten vor 4,5 Monaten über meine praktische Fahrprüfung geredet, den ich dann 2 Tage später hatte. Ja, und du hattest eine irre Angst davor. Genau, ich hatte irre Angst davor, war extrem nervös gewesen. Wie war das? Warst du schon mal durchgefallen gewesen vorher? Ja, dreimal war ich. Dreimal, genau so war das. Ja. Genau, ich habe dann die Fahrschule nicht erstmal gewechselt, habe die Prüfung dann gemacht, bin dann durchgefallen und dann habe ich jetzt eingesehen, dass ich die Fahrschule wechseln muss. Genau, wir waren nämlich so verblieben, dass ich dir gesagt habe, da stimmt irgendwas mit dem Lehrer nicht, weil der Lehrer dich ganz jeck gemacht hat, ne? Genau. Und da habe ich noch zu dir gesagt, geh zu einem anderen Fahrlehrer, damit er das wirklich sehr klug angeht und dir die Angst auch nimmt. Genau, und ich hatte halt mit der letzten Fahrlehrerin in der ersten Fahrschule die letzte Prüfung gehabt. Ja. Und das war halt ungerechtfertigt gewesen. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Fahrschule sofort wechseln muss. Ja. Da habe ich alles rot gesehen, da habe ich sofort die Fahrschule gewechselt. Und gestern hatte ich die Fahrprüfung und ich habe bestanden. Sensationell. Gratulation. Ja. Ganz Deutschland gratuliert dir gerade in diesem Moment. Jetzt hast du Armes, wie lange hast du jetzt dich damit rumgequält? 11 Monate. 11 Monate. Und jetzt bist du stolze Besitzerin eines Führerscheins. Ja. Das Theoretische war ja gar kein Problem für dich, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, habe ich locker geschafft. Das hast du locker geschafft, ja. Was war jetzt dennoch, wenn, das Schwierigste bei dem Praktischen, das Einparken oder? Gestern hatte ich gar keine Probleme gehabt. Zweimal ist das Auto abgesoffen, weil ich irgendwie so nervös war. Und, rückwärts eingeparkt, gut geklappt? Es hat sehr gut geklappt. Super. Ich habe nichts berührt, bin einwandfrei gefahren. Super. Und der Prüfer meinte am Ende, ich sollte mehr Selbstbewusstsein haben, weil ich wirklich sehr nervös war und ich habe die ganze Zeit gehäschelt. Ich glaube, der erste Fahrlehrer hat da eine ganze Menge kaputt gemacht bei dir oder falsch gemacht. Auf jeden Fall. Ne? Selbstbewusstsein war kaputt. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt ist es ja umgesetzt. Das muss doch ein tolles Fest für dich dann gewesen sein, als es bestanden hattest, oder? Auf jeden Fall, morgen werde ich eine große Spritztour machen mit meinen Freunden und Eltern. Hast du denn auch schon ein Auto? Ja, mein Vater hat ein Auto und er meinte, dass wir halt in der Woche 2-3 Mal eine Stunde üben werden. So durch die Stadt fahren, so, durch dann, Berlin. Achso, also, du bist Berlinerin? Ich bin Berlinerin. Ah ja, und auch so ein Traum, irgendwann ein ganz eigenes Auto haben zu wollen? Ja, das sowieso. Ja, was für eine Marke? Ich als Autofreak und Kenner, mich interessiert das sehr. Ja, zwischen VW Golf. Ja, immer eine gute Wahl. genau, oder halt Opel würde ich nehmen, eventuell. Dann keine halt, Ahnung. Dann wäre ein Opel Astra wahrscheinlich, das ist so das gleiche Kaliber, ne? Astra oder Golf. Es gibt bald auch einen neuen Astra, habe ich schon gesehen. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber es muss ja auch kein neuer sein, von, wenn man anfängt. Kann ja auch ein guter Gebrauchter sein. Ja, das tue ich. Ja. Hauptsache, ich kann erstmal praktische Erfahrungen machen. Genau, ganz genau. Also, Glückwunsch nochmal, Meta. Schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und allzeit gute Fahrt wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche sind wir wieder da. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 Live, der Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.